Übungstest 3, Hörverstehen 2. Sie hören jetzt ein Radiointerview zum Thema Zeitarbeit zwischen dem Interviewer Julian Bartels und Frau Beate Kiel, Geschäftsführerin einer Zeitarbeitsfirma. Zu diesem Text sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zweimal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 20 auf dem Aufgabenblatt. Hören Sie jetzt den Text einmal ganz. Dann hören Sie den Text noch einmal in Abschnitten. Zeitarbeit. Diese neue Form des Arbeitsverhältnisses ist inzwischen in fast allen Branchen verbreitet und ersetzt in immer mehr Betrieben die klassische Festanstellung. Auf der diesjährigen LearnTech, der Fachmesse für Bildungs- und Informationstechnologie, ist der Zeitarbeit ein ganzes Ausstellungssegment gewidmet. Dazu gibt es Vorträge und Präsentationen von Zeitarbeitsfirmen. Unser heutiger Studiogast, Frau Beate Kiel, ist Geschäftsführerin einer solchen Zeitarbeitsfirma. Frau Kiel, ich begrüße Sie. Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich als kompetente Vertreterin der Zeitarbeitsbranche dem Interview zur Verfügung gestellt haben. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass Sie aus Wettbewerbsgründen Ihre Firma hier nicht nennen. Einverstanden. Außerdem kann man mich auf unserem Messestand sowieso wiedererkennen. Danke. Vorab eine wichtige Frage. An der Zeitarbeit scheiden sich die Geister. Für den einen ist sie eine Chance, für den anderen eine moderne Art der Ausbeutung, um nicht ein schlimmeres Wort zu gebrauchen. Die Zeitarbeit gerät tatsächlich immer stärker ins Kreuzfeuer zwischen Befürwortern und Gegnern, ausgehend von der jeweiligen politischen Einstellung. Das ist jedoch... Moment bitte. Darf ich direkt auf den Hauptkritikpunkt kommen? Zeitarbeit bedeutet automatisch keine Festanstellung und keine entsprechende soziale Absicherung. Genau da wollte ich ansetzen. Für die Vorurteile und Missverständnisse ist der Begriff Festanstellung ein gutes Beispiel. Unsere Mitarbeiter, darunter verstehen wir die Arbeitnehmer, die wir auf Zeit an andere Firmen vermitteln, sind bei uns fest angestellt. Das heißt, sie haben in der Regel einen ganz normalen, unbefristeten Arbeitsvertrag. Und die sozialen Leistungen? Unsere Mitarbeiter sind sozial voll abgesichert. Sie erhalten die üblichen Sozialversicherungsbeiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Sie erhalten geregelten Urlaub mit entsprechendem Urlaubsgeld sowie Lohnfortzahlung bei Krankheit und an Feiertagen. Damit wir das richtig verstehen, diese Leistungen erhalten Sie also nicht von dem Betrieb, bei dem Sie gerade arbeiten, sondern von Ihrer Zeitarbeitsfirma? Richtig. Und noch mehr. Mitarbeiter in der Zeitarbeit erhalten ihr Entgelt auch weiterhin, wenn unser Personaldienstleistungsunternehmen, so nennen wir uns, zeitweise keinen Einsatz bei einer Kundenfirma hat. Auf dem freien Arbeitsmarkt wären diese Arbeitnehmer dann arbeitslos. Das klingt ja sehr gut. Aber woher kommen dann diese Klagen, die man auch im Internet lesen kann? Es gibt dazu sogar regelrechte Internetforen. Zum Beispiel, dass man als Zeitarbeiter jede Arbeit annehmen muss, auch eine unterbewertete und schlechter bezahlte, sonst fliegt man raus. Oder dass der Wechsel des Betriebs ganz schwierig ist. Oder dass der Betrieb zu weit vom Wohnort entfernt ist. Ich kenne diese Kritiken. Einerseits möchte ich einräumen, dass es in unserer Branche natürlich auch schwarze Schafe gibt, wie überall. Und die schaden dann unserem Image bis hin zu Vorwürfen wie moderne Sklavenhaltung. Andererseits sind auch einige Arbeitnehmer selbst schuld. Was meinen Sie damit? Sehen Sie, der Arbeitsmarkt verlangt heutzutage, auch von den älteren Arbeitnehmern, Flexibilität und Anpassung an neuere und komplexere Arbeitsprozesse, sicher stärker als früher. Es genügt auch nicht, dass ich einmal die Ausbildung zu einem Beruf gemacht habe und mich dann zufrieden zurücklehne. Ich muss mich ständig fortbilden und informieren, denn die Spezialisierung schreitet rasant voran, nicht nur in der IT-Branche. Ja, nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Inwiefern ist die Zeitarbeit ein idealer Einstieg in den Beruf? Unsere Firma hat besonders die jungen Akademikerinnen und Akademiker im Auge. Und die Zahl der Akademiker, die bei uns eine Stelle suchen, hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Aber heute, mit der anziehenden Konjunktur, müssen wir uns sogar bemühen, interessierte Hochschulabsolventen zu finden, besonders aus den Ingenieurwissenschaften. Wie läuft dann dieser Einstieg in den Beruf ab? Im Idealfall machen die Studenten noch vor ihrem Abschluss ein Praktikum, das wir vermitteln. Mhm. Dabei gewinnen sie umfangreiche Berufserfahrung und lernen verschiedene Unternehmen und deren Arbeitsweisen kennen. Neben diesem Training on the Job bieten viele Personaldienstleister anforderungsspezifische Lehrgänge an, durch die man punktgenau auf die praktische Arbeit im Unternehmen vorbereitet wird. Mhm. Damit binden Sie natürlich auch mögliche Bewerber an Ihr Unternehmen, gewissermaßen, und übernehmen Sie in das System Zeitarbeit. Das kann für den Berufsanfänger, der sich noch nicht auskennt, eine Chance sein und nicht eine Falle, wenn Sie das meinen. Viele Mitarbeiter nutzen die Zeitarbeit als Sprungbrett in einen Betrieb, indem sie sich dann beruflich profilieren können. Außerdem lernen sie die Firma gründlich kennen und wissen dann genau, worauf sie sich einlassen. Anders als ein Neubewerber erleben sie dann auch keine bösen Überraschungen. Also nicht alle bleiben in der Zeitarbeit? Keinesfalls. Die Chancen stehen gut dafür, dass circa ein Drittel von ihnen als Festangestellte in die Firma wechseln, an die wir sie vermittelt haben. Damit tun sie dann auch noch ein gutes Werk. Ich bedanke mich für dieses Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich bedanke mich, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. Hören Sie nun den Text in Abschnitten. Hören Sie zuerst das Beispiel. Zeitarbeit. Diese neue Form des Arbeitsverhältnisses ist inzwischen in fast allen Branchen verbreitet und ersetzt in immer mehr Betrieben die klassische Festanstellung. Auf der diesjährigen LearnTech, der Fachmesse für Bildungs- und Informationstechnologie, ist der Zeitarbeit ein ganzes Ausstellungssegment gewidmet. Dazu gibt es Vorträge und Präsentationen von Zeitarbeitsfirmen. Unser heutiger Studiogast, Frau Beate Kiel, ist Geschäftsführerin einer solchen Zeitarbeitsfirma. Frau Kiel, ich begrüße Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 14. Hören Sie nun den passenden Text. Lösen Sie dazu die Aufgaben während des Hörens oder danach. Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich als kompetente Vertreterin der Zeitarbeitsbranche dem Interview zur Verfügung gestellt haben. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass Sie aus Wettbewerbsgründen Ihre Firma hier nicht nennen. Einverstanden. Außerdem kann man mich auf unserem Messestand sowieso wiedererkennen. Danke. Vorab eine wichtige Frage. An der Zeitarbeit scheiden sich die Geister. Für den einen ist sie eine Chance, für den anderen eine moderne Art der Ausbeutung, um nicht ein schlimmeres Wort zu gebrauchen. Die Zeitarbeit gerät tatsächlich immer stärker ins Kreuzfeuer zwischen Befürwortern und Gegnern, ausgehend von der jeweiligen politischen Einstellung. Das ist jedoch... Moment bitte. Darf ich direkt auf den Hauptkritikpunkt kommen? Zeitarbeit bedeutet automatisch keine Festanstellung und keine entsprechende soziale Absicherung. Genau da wollte ich ansetzen. Für die Vorurteile und Missverständnisse ist der Begriff Festanstellung ein gutes Beispiel. Unsere Mitarbeiter, darunter verstehen wir die Arbeitnehmer, die wir auf Zeit an andere Firmen vermitteln, sind bei uns fest angestellt. Das heißt, sie haben in der Regel einen ganz normalen, unbefristeten Arbeitsvertrag. Und die sozialen Leistungen? Unsere Mitarbeiter sind sozial voll abgesichert. Sie erhalten die üblichen Sozialversicherungsbeiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Sie erhalten geregelten Urlaub mit entsprechendem Urlaubsgeld sowie Lohnfortzahlung bei Krankheit und an Feiertagen. Damit wir das richtig verstehen,